warum? Weil ich dich liebe, mein Schatz. Weil die Gefühle, die ich in mir trage, verdienen den Platz. Und wirst du nicht mehr bei mir sein, werd ich in mir ein Denkmal bauen. Verspreche dir, du kannst mir blind vertrauen. Die Leute wundern sich, warum ich so viel Lieder schreibe, in denen ich über Liebe schreibe und denken, dass ich übertreffe. Doch ich meine alles ernst, Girl, ich schenke dir mein Herz. Ich wünsche, dass du bei mir wärst. Ja, die Zeiten, die gewesen sind, sie waren unbeschreiblich. Sie haben mir gezeigt, dass die Zeit die Wunden heilt. Ich möchte dich glücklich machen, mit dir zusammen sein. Will, dass du bei mir bist, mit dir meine Gedanken teilen. Du bist die Ware, eines mehr wert als mein eigenes Leben. Selbst am Ende würde ich dir meines geben, egal wie weit wir gehen. Ich werde bei dir bleiben, mit dir die Zeit verfeinern und stets an deiner Seite sein. Und warum? Weil ich dich liebe, mein Schatz. Meine Prinzessin, meine Traumfrau, hast du mir deinen Platz. Und ich verspreche dir, er wird deiner bleiben. Ich liebe dich, so wird es für alle Zeiten sein. Und warum? Weil ich dich liebe, mein Schatz. Meine Prinzessin, meine Traumfrau, hast du mir deinen Platz. Und ich verspreche dir, er wird deiner bleiben. Ich liebe dich und so wird es für alle Zeiten sein. Und bist du doch mal allein, schau nach um ins Himmelzelt. Such dir einen Stern, ich schenke ihn dir, bitte sehr. Mann, ich will nicht, dass du traurig bist. Du weißt, dass ich dich so oft vermisst. Wird weinen, doch ich trau mich nicht. Denn Schatzi, Mann, ich brauche dich, darum vertrau mir. Mal dir ein Bild in mein Herz, also schau zu mir. Wir gehören zusammen, so viel Humor und Marc, so wie SpongeBob und Patrick oder Luis und Clark. Ich gehöre dir und so wird es für immer sein. Solange die Welt nicht untergeht und das Licht vom Himmel scheint. Was ich schreibe, kommt man nicht ran an dem, was ich für dich empfinde. Eine Liebe fürs Leben, das ist das, was uns verbindet, Girl. Wenn ich einmal vor dir stehe und deine Augen sind leer, dann gibt's mein Glauben nicht mehr, dein Pausen und Schmerz. Doch, Girl, das hier ist wahre Liebe. Ich würde alles dafür geben, um in deinen Armen zu liegen. Und warum? Weil ich dich liebe, mein Schatz, meine Prinzessin, meine Traumfrau. Hast du mir deinen Platz und ich verspreche dir, wird deiner bleiben. Ich liebe dich, so wird das für alle Zeiten sein. Und warum? Weil ich dich liebe, mein Schatz, meine Prinzessin, meine Traumfrau. Hast du mir deinen Platz. Und ich verspreche dir, er wird deiner bleiben. Ich liebe dich und so wird das für eine Zeit sein.